Die schwarzen, leeren Metallriesen aber standen seit dieser Zeit unbeweglich an der Stelle in der Heide nahe der alten Kaiserstadt. Regen und Schnee fiel auf sie, sie verrosteten und versanken nach und nach schief oder gerade im Erdboden, aber noch heute sind etliche von ihnen zu sehen. Der Platz gilt als verrufen, und jeder Wanderer macht einen Bogen darum. Aber kehren wir nun zu Bastian zurück. Während er auf seinem Weg durch den Rosenhag den sanften Biegungen des Pfades folgte, erblickte er etwas, das ihn in Erstaunen setzte, weil er auf seinem ganzen Weg durch Phantasien noch nie etwas derartiges gesehen hatte, nämlich einen Wegweiser mit einer geschnitzten Hand, die in eine Richtung zeigte. Zum Enderhaus stand darauf. Bastian folgte der angegebenen Richtung ohne Eile. Er atmete den Duft der unzähligen Rosen ein und fühlte sich zunehmend vergnügter, so als stände ihm eine frohe Überraschung bevor. Schließlich gelangte er in eine schnurgerade Allee aus kugelrunden Bäumen, die voller rotbackiger Äpfel hingen. Und ganz am Ende der Allee tauchte ein Haus auf. Beim Näherkommen stellte Bastian fest, dass es wohl das drolligste Haus war, das er je gesehen hatte. Ein hohes, spitzes Dach saß wie eine Zipfelmütze auf einem Gebäude, das eher einem Riesenkürbis glich, denn es war kugelig und die Wände hatten an vielen Stellen Beulen und Ausbuchtungen, sozusagen dicke Bäuche, was dem Haus ein behäbiges und gemütliches Aussehen verlieh. Es gab auch ein paar Fenster und eine Haustür, alles irgendwie schief und krumm, als wären diese Öffnungen ein wenig ungeschickt in den Kürbis hineingeschnitten. Während Bastian auf das Haus zuging, beobachtete er, dass es in einer stetigen, langsamen Veränderung war, etwa mit der Geruhsamkeit, mit der eine Schnecke ihre Fühler hervorschiebt, bildete sich auf der rechten Seite ein kleiner Auswuchs, der allmählich zu einem Erkertürmchen wurde. Zugleich schloss sich auf der linken Seite ein Fenster und verschwand nach und nach. Aus dem Dach wuchs ein Schornstein hervor und über der Haustür bildete sich ein Balkönchen mit Gitterbalustrade. Bastian war stehen geblieben und beobachtete die fortwährenden Veränderungen mit Staunen und Belustigung. Jetzt war ihm klar, warum dieses Haus den Namen Enderhaus trug. Während er noch so stand, hörte er aus dem Inneren eine warme, schöne Frauenstimme singen. 100 Jahre, lieber Gast, warten wir auf dich, da du hergefunden hast, bist du's sicherlich, dass du Durst und Hunger stillst, alles steht bereit, alles, was du suchst und willst, auch Geborgenheit, Trost nach allem Leid. Ob du gut warst oder schlecht, wie du bist, so bist du recht, denn dein Weg war so weit,